Der Spagat zwischen Tradition und Veränderung ist gar nicht so einfach, aber wichtig. In dieser Folge gebe ich dir Tipps dazu, so dass du deine Wurzeln nicht verlierst, aber proaktiv deine Zukunft gestalten kannst. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Es hat schon 1970 funktioniert, also muss es auch heute noch funktionieren. Das kann sein, muss es aber nicht. Vor allem, weil sich gerade in den letzten Jahrzehnten einiges in unserer Arbeitswelt verändert hat. So genoss ein Politiker vor 20 Jahren noch ein hohes Ansehen. Ebenso war ein Job bei den Versicherungen gut angesehen. Niemand konnte damals ahnen, dass zwei Jahrzehnte später diese beiden Berufe die Rangliste der unbeliebtesten Berufe anführen würden. Soll man sich also Rat von Unternehmern holen, die vor einigen Jahrzehnten erfolgreich waren, oder besser nicht? Haben Traditionen heute noch eine Daseinsberechtigung? Und wie kann ich aus der Vergangenheit die Zukunft meines Unternehmens gestalten? Wie so oft heißt auch hier die Lösung sowohl als auch. Gerne hole ich mir von älteren Unternehmern Rat. Allerdings gehe ich hier sehr dezidiert vor. Einen Bogen mache ich um folgende ehemalige Unternehmer. Solche, die dauernd nörgeln, dass früher alles besser war und gleichzeitig jammern, wie streng es früher war. Auch mache ich einen Bogen um solche, die die aktuelle Zeit verpasst haben. Damit meine ich diejenigen, die nicht mehr mit der Zeit gegangen sind und nun geistig immer noch Jahrzehnte hinterherhängen. Ich mag es hingegen sehr, wenn ich einem über 70-jährigen Unternehmer begegne, der schon lange kein Unternehmen mehr führt. Er aber sehr wohl weiß, dass es das Internet gibt und er sogar die Chancen und Gefahren dessen erkannt hat. Auf den Punkt gebracht heißt das, höre auf ehemalige Unternehmer, welche nicht am Alten klammern und auch noch im hohen Alter wissen, was gerade in der Wirtschaft angesagt ist. Denn solche Menschen beweisen, dass sie sich Veränderungen stellen und damit risikobereiter sind als solche, die sich noch immer an das Alte klammern. Und eine gewisse Portion Risiko gehört zu jedem guten Unternehmer. Wenn wir nach Kriterien suchen, die frühere und aktuelle Unternehmer gemeinsam haben, kommen wir zu einer einfachen Einsicht. Beide Unternehmer haben eine Vision definiert und stehen für klare Werte. Beides ist nicht nur im Kopf zu Hause, sondern wird niedergeschrieben, kommuniziert und vor allem vorgelebt. Eine Vision sowie Werte ändern sich kaum, allenfalls nach einigen Jahrzehnten, weil einem Wert als Begriff zur aktuellen Zeit eine andere Bedeutung beigemessen wird. So war beispielsweise ein Wert wie ehrenhaft im Jahre 1950 hoch angesagt und heute, fast 70 Jahre später, würden wir lieber folgende Werte wählen: mutig, starker Charakter, zuverlässig etc. Auf eine Definition von Werten möchte ich hier verzichten. Das würde zu weit führen. Nur so viel muss gesagt werden. Werte sollen treffend eine typische Eigenschaft eines Unternehmens beschreiben. Alles, was der Kunde als selbstverständlich voraussetzt, ist kein geeigneter Wert, zum Beispiel Qualität. Und eine Vision soll groß sein. So groß, dass sie frühestens in 10 Jahren annähernd erreicht werden kann. Der italienische Starkoch Massimo Bottura soll einmal gesagt haben, dass eine Vision, die im aktuellen Leben erreicht werden kann, zu klein ist. Meiner Erfahrung nach kann die Vision auch alle paar Jahrzehnte ausgedehnt werden. Eine gute Vision hatte Microsoft. In jedem Haushalt soll ein Computer stehen. Als Bill Gates das gesagt hatte, schien seine Vision völlig utopisch. Heute besitzen unsere Telefone eine x-fache Rechenleistung der Computer von damals. Wenn du also eine klare Vision hast, die sehr groß ist und der Welt einen Nutzen stiftet, hast du ein tolles Werkzeug, um bei den Menschen ein Feuer der Begeisterung zu entfachen. Wie du die Vision erreichst, hängt von deinen Werten ab. Sie sind der eigentliche Hebel, um die Vision zu erreichen. Einer unserer Werte bei AppleTree heißt geerdet. Das zwingt uns dauernd nicht abzuheben, einfach in der Kommunikation zu sein, pragmatisch zu handeln, etc. Um aktiv die Zukunft zu gestalten, sind also Werte wichtig, auch wenn diese vermeintlich schon alt sind. Die Werte beantworten dir, wie du dein Unternehmen führst. Die Vision beantwortet dein Warum. Und dazwischen gilt es, proaktiv zu sein. Anhand folgender drei Werkzeuge gelingt es dir, aktiv deine erfolgreiche Zukunft zu gestalten. Erstens, sich selbst konkurrieren, bevor es andere tun. Wie das im Detail geht, habe ich in einem separaten Kapitel aufgeführt. Der Nutzen hierbei ist, dass du von Mitbewerbern oder Marktteilnehmern weniger hart überrumpelt wirst. Dies, weil du ihnen einen Schritt voraus bist und eine ungefähre Ahnung hast, was alles passieren könnte. Dazu entwickelst du natürlich geeignete Abwehrmethoden, optimierst dein Angebot oder gründest gar ein neues Unternehmen. Auch darum, weil es sonst ein Mitbewerber machen könnte. Zweitens, Innovationszirkel, Neues entwickeln. Dadurch bekommst du externe Sichtweisen aus anderen Branchen. Dies kann eine unglaubliche Kreativität freisetzen. Sich mit anderen Unternehmern aus verschiedenen Branchen auszutauschen und Firmen zu besichtigen, ist nicht nur inspirierend, sondern gibt dir auch noch gleich Bestätigung, an welchem Punkt du auf Kurs bist und wo du dich und dein Unternehmen noch optimieren kannst. Drittens, mache deine Kunden zu deiner Entwicklungsabteilung. Darin liegt bei den meisten Unternehmern ein enormes Potenzial, sich aktiv eine positive Zukunft zu erschaffen. Wer weiß am besten über deine Produkte Bescheid? Diejenigen, die dauernd damit arbeiten, also deine Kunden. Beziehe sie aktiv in die Entwicklung mit ein. Frage sie, was sie sich noch wünschen. Eine gute Frage dazu lautet, wenn Sie nun Chef unseres Unternehmens wären, was würden Sie ändern und was würden Sie einführen? Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.